Wie die südkoreanische Internetzeitung Minjung Sori berichtete, wurde am 20. Juli in allen Landesteilen wie Seoul, Incheon, Daejeon, Gwangju, Daegu, Ulsan, Busan und Jeju in Südkorea ein großer Generalstreik des Generalverbandes der demokratischen Gewerkschaften durchgeführt, an dem mehr als 50.000 Personen teilnahmen. Dabei forderten die Arbeiter die Abschaffung der arbeiterfeindlichen Politik, die Einstellung der Repressalien gegen den Generalverband der demokratischen Gewerkschaften und die Sicherung der Grundrechte der Teilzeitbeschäftigten, Lehrer und Beamten auf die Arbeit.